moyenne. Moyenne. Alors, je serais comptable. Oui. Tout est en ordre. Moyenne. In our last lesson, speaking of the third person singular, we have come upon a couple of new possessive pronouns. Her name is Here num as, and in the neuter form, which goes with hat as a personal pronoun, sein num as, which is the same as a masculine. Heißt Nesmis, sei firnum as Pol. Heißt Madame Werner, here firnum as Jan. Heißt Jan, sein num as Werner. So we get, for the masculine nouns num and firnum, meinum, seinum, hierenum, seinum, and erenum. Needless to add that things change a bit if the thing possessed is feminine, but we'll see that as we go along. For the moment, let's stay with the various personal pronouns. After I, ich, he, hien, she, sie, she or it, hat, and you, dear, in the polite or plural form, it's time to look at the familiar or singular you, which is du in Luxembourgish. So, what are you called? Wie heißt du? Du heißt Jennifer. Du bist, you are, aus England, für London. Du wohnst auf Frankreich, zu Paris. As you have noticed, the singular you gets an S ending for the verbs du wohnst, du heißt, which gives us ich wohnen, du wohnst, hier wohnt, dir wohnt. Ich heischen, du heischst, hierin heischt, dir heischt. For the auxiliary verb to be, sin, we get ich sin, du bass, hierin as, dir sit. Once more, ich sin, du bass, hierin as, dir sit. And for to have, hun, we get ich hun, du hues, hierin huet, dir hut. Again, ich hun, du hus, hien hut, dir hut. Du bist infirmière, you are nurse. Du hast ein Auto, you have a car. Du bist aus England, für London. You are from England, from London. Du hast a velo, you have a bike. For the possessive pronoun, we get with a masculine noun, you are dein. Deinum as Smith, deifirnum as Paul. So let's add this one to our list. Meinum, deinum, seinum, hierenum, seinum for the neuter, and erenum. If we apply this to our basic introductory dialogue, we get Deinum as Smith, deifirnum as Paul, du bist Paul Smith, du heißt Paul Smith, du bist Engländer, du schwätzt Englisch. Please note that du schwätz does not get a final S, as that would be almost impossible to pronounce. Du bist garçon. Du wohnst auf Frankreich zu Paris. Now, to finish for today, let's remember the differences between the singular and the polite or plural you. Wer ist dein Num? Wer ist ihr Num? What's your name? Dein Num ist Smith. Ihr Num ist Smith. Your name is Smith. Der Firnum as Paul, Firnum as Paul, your Christian name is Paul. Du bist der Paul Smith, der sit der Paul Smith, you are Paul Smith. Du heißt Paul Smith, der heißt Paul Smith, you are called Paul Smith. Du bist Engländer, der sit Engländer, you are English. Du schwätzt Lützeburgisch, der schwätzt Lützeburgisch, you speak Luxembourgish. Du bist Doktor, der sieht Doktor, you are a doctor. Du hast ein Auto, der hat ein Auto, you have a car. Du wohnst auf Frankreich, der wohnt auf Frankreich, you live in France.